Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir wichtige Ausdrücke kennengelernt, die man beim Zahlen von Rechnungen benutzen kann. Wiederholen wir kurz zu Beginn. 您好,要帮忙吗? 您好,要帮忙吗? 您好, hallo, brauchen Sie Hilfe? 要帮忙吗? 电话费, Telefonrechnung. 电话费. 我交电话费, ich möchte meine Telefonrechnung bezahlen. 我交电话费. 我交电费, ich möchte meine Stromrechnung bezahlen. 我交电费. 电费, Stromrechnung. 电费. 银行星期日休息吗? 银行星期日休息吗? 银行, Bank. 银行. 休息, sich ausruhen. 休息. 银行星期日休息吗? 银行星期日休息吗? Haben Banken sonntags geschlossen? Hören wir uns nun noch einmal die gesamten Dialoge der letzten Lektion an. 您好,要帮忙吗? 我交电话费。请跟我来。谢谢。不客气。您好,要帮忙吗? 是的,我交电费。请您到第三个窗口。银行星期日休息吗? 不休息,早上9点开门。明天早上我就去交费。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 我要办理汇款。10分钟左右能到账。手续费是多少? 每笔最高收费50元。 Xiaolan, heute möchte ich gerne etwas Geld überweisen. Kannst du mir dabei helfen? Wie sagt man dazu beispielsweise auf Chinesisch? Nun, auf einer Bank kannst du sagen, 我要办理汇款. 我要办理汇款. 办理汇款, überweisen. 办理汇款. 我要办理汇款. 我要办理汇款. Ich möchte Geld überweisen. 你好, 我要办理汇款. 请您先填一张汇款单. 好的. 办理汇款, Geld überweisen. 办理汇款. 我要办理汇款. Ich möchte Geld überweisen. 我要办理汇款. 你好,我要办理汇款。请您先填一张汇款单。好的。 Natürlich interessiert es einen auch, wie lange es dauert, bis das Geld auf dem Konto des Empfängers eingeht. Das stimmt. Angenommen, es dauert 10 Minuten, dann sagt der Bankangestellte folgendes. 10分钟左右能到账。 10分钟左右能到账。 10分钟, 10 Minuten. 10分钟. 左右, etwa, ungefähr. 左右. 到账 heißt auf dem Konto eingehen. 到账. 10分钟左右能到账. 10分钟左右能到账. Es ist in etwa 10 Minuten auf dem Konto. 多长时间能到账? 10分钟左右能到账. Ich möchte auch gerne wissen, wie hoch die Gebühren sind. Nun, du kannst sagen, 手续费是多少? 手续费是多少？ 手续费 Bearbeitungsgebühr 手续费 手续费是多少 Wie hoch ist die Bearbeitungsgebühr? 手续费是多少 手续费是多少 按1%的比例收取每笔最高收费50元 Ich kann leider nicht genau verstehen, wie die Antwort auf 手续费是多少 lautet. Kannst du das bitte näher erklären? Sicher, die Frau sagt, 每笔最高收费50元 Das heißt, höchstens 50 Yuan pro Überweisung. 每笔最高收费50元 每笔 pro Summe. 每笔 最 ist ein Adverb und steht vor einem Adjektiv, zum Beispiel 最好 am besten. 最好 最美 am schönsten. 最美 最大 am größten. 最大 最高 am höchsten. 最高 收费 Gebühr. 收费 50元 50元 50元 每笔最高收费50元 每笔最高收费50元 Höchstens 50 Yuan pro Überweisung 手续费是多少 按1%的比例收取每笔最高收费50元 Wiederholen wir kurz, was wir heute gelernt haben. 办理汇款 Geld überweisen. 办理汇款 我要办理汇款 Ich möchte Geld überweisen. 我要办理汇款 十分钟左右能到账 十分钟左右能到账 十分钟左右 ungefähr 10 Minuten 十分钟左右 到账 auf dem Konto eingehen 到账 手续费是多少 Wie hoch ist die Bearbeitungsgebühr 手续费是多少 每笔最高收费50元 höchstens 50 Yuan pro Überweisung 每笔最高收费50元 最高收费 höchste Gebühr 最高收费 Hören wir uns nun noch einmal alle heutigen Dialoge an 你好我要办理汇款 请您先填一张汇款单 好的多长时间能到账 十分钟左右能到账 手续费是多少 按1%的比例收取每笔最高收费50元 Und nun noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. Zu Feiertagen oder Festen schicken die Menschen in China üblicherweise etwas Geld an ihre Eltern oder Verwandte in ihre Heimat, um ihre Verbundenheit auszudrücken und beste Grüße zu übermitteln. Insbesondere Wanderarbeiter schicken monatlich einen Teil ihres Lohnes an die Familie.Im Falle einer Katastrophe allerdings spendet jeder Einzelne gerne Geld für die Bedürftigen. Banken richten spezielle Konten ein, in die gebührenfrei einbezahlt werden kann. Im Falle einer Katastrophe kommt Hilfe von allen Seiten, wie schon ein traditionelles chinesisches Sprichwort besagt. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer noch an dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man, ich möchte Geld überweisen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。 再见。